Erster zu dieser Zeit hörte Herodes, der Herrscher, die Nachrichten über Jesus. Zweiter er sagte zu seinen Dienern, das ist Johannes der Täufer. Er ist von den Toten auferstanden, und deshalb kann er Wunder tun. Dritter denn Herodes hatte Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Vierter Johannes hatte nämlich zu ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zur Frau zu haben. Fünfter Herodes wollte Johannes töten, aber er hatte Angst vor den Leuten, weil sie ihn für einen Propheten hielten. Sechster als Herodes Geburtstag feierte, tanzte die Tochter der Herodias vor den Gästen, und Herodes mochte ihren Tanz sehr. Siebter deshalb schwor er ihr feierlich, ihr alles zu geben, was sie sich wünschen würde. Achter sie fragte aber zuerst ihre Mutter um Rat und sagte dann, gib mir hier auf einer Schüssel den Kopf von Johannes dem Täufer. Neunter der König war traurig, aber wegen seines Schwurs und der Gäste befahl er, ihr den Kopf zu geben. Zehnter er schickte jemanden und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Elftes sein Kopf wurde auf einer Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben, danach brachte das Mädchen den Kopf ihrer Mutter. Zwölfter Johannes, Jünger kamen, nahmen seinen Leichnam und begruben ihn, danach gingen sie zu Jesus und erzählten ihm alles. Dreizehnter als Jesus das hörte, fuhr er mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein, aber als die vielen Menschen das erfuhren, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Vierzehnter als er aus dem Boot stieg, sah er eine große Menschenmenge, er hatte Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken unter ihnen. Fünfzehnter als es Abend wurde, kamen seine Jünger zu ihm und sagten, dieser Ort ist einsam und es ist schon spät. Schick die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Sechzehnter Jesus aber sagte zu ihnen, sie müssen nicht weggehen. Gebt ihr ihnen etwas zu essen? Siebzehnter sie antworteten ihm, wir haben hier nur 5 Brote und 2 Fische. Achtzehnter er sagte, bringt sie mir her. Neunzehnter er befahl den Leuten, sich auf das Gras zu setzen. Dann nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel, sprach ein Dankgebet und brach die Brote. Er gab sie den Jüngern, und die Jünger verteilten sie an die Menschen. Zwanzigster alle aßen und wurden satt. Danach sammelte man die übrig gebliebenen Brotstücke ein, und es waren 12 Körbe voll. 21. Es waren etwa 5000 Männer, die gegessen hatten, ohne Frauen und Kinder zu zählen. 22. Danach bat Jesus seine Jünger dringend, ins Boot zu steigen und schon zum anderen Ufer vorauszufahren, während er die Menschenmengen verabschiedete. 23. Als er die Menschenmengen verabschiedet hatte, ging er allein auf einen Berg, um zu beten. Als es Abend wurde, war er dort ganz allein. 24. Das Boot war schon weit vom Land entfernt und wurde von den Wellen stark hin- und hergeworfen, weil der Wind gegen sie blies. 25. In den frühen Morgenstunden kam Jesus zu ihnen, indem er auf dem See ging. 26. Als die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, bekamen sie Angst und sagten, das ist ein Geist. Sie schrien vor Schreck. 27. Aber sofort sprach Jesus sie an, habt keine Angst. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. 28. Petrus antwortete ihm, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. 29. Jesus sagte, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot, ging auf dem Wasser und kam zu Jesus. 30. Als er aber den starken Wind bemerkte, bekam er Angst und begann zu sinken. Er rief, Herr, rette mich. 31. Sofort streckte Jesus seine Hand aus, packte ihn und sagte zu ihm, du hast so wenig Glauben. Warum hast du gezweifelt? 32. Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. 33. Die Jünger im Boot warfen sich vor ihm nieder und sagten, du bist wirklich der Sohn Gottes. 34. Sie fuhren über den See und kamen in Genesaret an. Als die Leute dort Jesus erkannten, schickten sie Boten in die ganze Umgebung, und sie brachten alle Kranken zu ihm. 35. Sie baten ihn, dass sie wenigstens den Saum seines Gewandes berühren dürften. Und jeder, der ihn berührte, wurde geheilt. 36. Der Text für diesen Vers fehlt.